Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge über eine iOS App, wo ich vor wirklich langer Zeit einen Promocode bekommen habe. Vielen Dank, thank you very much an dieser Stelle dafür. Die Rede ist von iScanner Dokumente Scanner App Scan PDF Ausrufezeichen. So heißt die App. Universal App, 4,99 € teuer, wenn ihr sie kauft. Versionsnummer 2.0 liegt vor, 35,1 Megabyte groß und neben Deutsch und Englisch werden noch zahlreiche andere Sprachen unterstützt. Alle bei 1947 Gesamtbewertungen gibt es eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Und das war alles an technischen Daten. Kommen wir zur Beschreibung, die ich euch einmal schnell vorlese. iScanner verwandelt Ihr iPhone oder iPad in einen funktionsreichen, leistungsstarken und schnellen Dokumentenscanner. Mit iScanner können Sie Bücher, Quittungen, beliebige Dokumententypen, Notizzettel, Tafelbilder, Fahrpläne, Terminpläne und vieles mehr scannen. Scannen Sie alles, was Sie im Alltag benötigen. Speichern Sie Ihre Scans als mehrseitige PDF- oder JPEG-Dateien. Synchronisieren Sie Ihre Dateien mit mehreren Geräten. Dropbox, Evernote, Yandex Disk, Box, OneDrive oder Google Drive. Verschicken Sie Dateien per E-Mail, drucken Sie Dateien mit einem Fingertipp aus und erledigen Sie noch vieles mehr. Der integrierte fortschrittliche Scan-Algorithmus ermöglicht die Bildverbesserung, entfernt Schatten und Verzerrungen, korrigiert die Perspektive automatisch und bietet Ihnen viele weitere Funktionen. Die Bilderkennung wird auf Ihrem Gerät durchgeführt. Hierfür ist keine Internetverbindung erforderlich. Ihre Dokumente stehen jederzeit unter komplettem Datenschutz und werden nie an Drittanbieter weitergeleitet. Funktionen von iScanner. Erweiterter Scanner, automatische Auslöser und Kantenerkennung. Erweiterte Bildverarbeitung mit Bearbeitungsoptionen, Farbkorrekturen, Entfernung von Verzerrungen etc. Mehrseitige Scans und Dokumentenverwaltung. Dokumenteneditor. Wandle ein gescanntes oder importiertes Bild in Text um OCR. Hinzufügen Ihrer Signatur zu Scans. Ausschneiden, kopieren und einfügen von Seiten. Dateimanager. Dateimanager mit kompletten Funktionsumfang, Ordner, Drag-and-Drop-Funktionen, Dateibearbeitung etc. Ordner oder PDF-Dateien mit Passwort schützen. Dokumente nach Datum, Namen sortieren. Listen- und Sammlungsansicht. Tools zur Dokumentenfreigabe. Mit einer Berührung Dokument teilen, mailen oder drucken. Laden Sie Scans auf Cloud-Dienste wie Dropbox, Evernote, Yandex, Disk, Box, OneDrive und Google Drive hoch. Importiere ein Bild oder eine PDF-Datei aus anderen Apps, einfache WLAN-Übertragung an Ihren Computer, viele weitere Funktionen. Also, im Prinzip habe ich es vorgelesen, ist eine Scanner-App, Dokument wird automatisch erkannt, ihr könnt sagen mehrseitig oder einseitiges Scannen. Wird automatisch abgespeichert als PDF oder JPEG, ganz wie ihr das wollt. Könnt ihr das PDF natürlich umbenennen. Ihr könnt es mailen, ihr könnt es drucken, ihr könnt es hochladen in die Cloud, zum Beispiel Dropbox. Ihr könnt das Dokument noch bearbeiten, ihr könnt eure elektronische Signatur da unterpacken. Ihr könnt die Scans schützen mit einem Passwort oder auch mit Touch-ID auf Touch-ID-fähigen Geräten. Also, das ist eine wirklich patente, kompetente Scanner-App. Und wenn ihr noch keine habt, dann kann ich euch iScanner wirklich ans Herz legen. Habt ihr allerdings schon eine Scanner-App, so wie ich zum Beispiel eine andere benutzt habe, dann macht iScanner ganz ehrlich nichts besser oder schlechter als zum Beispiel Scanboard. Und ob man dann umsteigen möchte, das liegt dann wahrscheinlich nicht an den Funktionen, sondern einzig und allein an den persönlichen Präferenzen. Alles in allem, aber eine klare Download- und Kaufempfehlung für iScanner. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal